Bei jedem Interview hören wir es spätestens im dritten oder vierten Satz. Es gilt jetzt die Vorbereitung für das nächste Spiel. Also nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach dem Spiel, das wir hoffentlich gewonnen haben, ist vor dem Spiel, das erwiesenermaßen das schwerste Spiel ist, weil es eben das nächste ist. Und was wollen wir dort? Richtig, wir wollen wieder gewinnen. Das ist ja das Schöne am Fußball. Wir wollen immer wieder gewinnen. Nicht immer wird es gelingen, aber angestrebt wird es. Zwischen diesen beiden Spielen verstreicht ja meistens nicht allzu viel Zeit. Oftmals nur eine Woche, knapp eine Woche. Also an der Kondition, an den Spielzügen, an den Freistoßsituationen kann man ein bisschen trainieren, aber massiv verändern kann man nichts. Was allerdings wichtig ist, ist die Taktik, dem nächsten Gegner anzupassen. Das heißt, taktische Maßnahmen zu setzen, dass wir eine Chance haben, beim nächsten Spiel wieder erfolgreich zu sein. Das gibt es nicht im Berufsleben? Nun, schauen wir uns das einmal an. Die Taktik nachschärfen für das einzelne Kundengespräch. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich komme ja aus dem Key Account Management Bereich. Dort zahlt es sich natürlich doppelt aus, weil die Kunden eine gewisse Größe erreichen und man natürlich dann dafür entsprechende Vorbereitungszeit investieren darf, soll und es auch gerne tun wird. Was beinhaltet diese Taktik eigentlich? Es beginnt, wie immer, bei der Bedarfsanalyse und es endet dann beim Argumentationskatalog, bei der Einwand- und Vorwandbehandlung und natürlich auch bei den Möglichkeiten, einen Abschluss zu finden. Und viele, viele andere Themen dazwischen werden diese Taktik prägen. Was ganz wichtig ist, bei taktischen Maßnahmen sich immer wiederum auszutauschen. Das heißt, ein Sales-Team wird umso erfolgreicher sein, je mehr auch der Verkaufsleiter oder gar der Vertriebschef, die Marketingleiterin auch mit im Boot sind und hier mithelfen, aus guten Ideen, aus guten taktischen Maßnahmen noch bessere zu machen. Das ist eben wie bei den Spielzügen. Da wird der Trainer gewisse Vorschläge machen, die Mannschaft wird versuchen, es umzusetzen. Manches wird noch nicht gelingen, da wird man nachschärfen. Manches wird vielleicht mit dieser Mannschaft auch unmöglich sein, weil die fußballerischen Fähigkeiten noch nicht dort sind. Also wird man einen anderen Spielzug wählen, der genauso erfolgreich sein kann. Genauso spielt es sich auch im Verkaufsbereich ab. Die Taktik auf den jeweiligen Kunden abzustimmen. Und was passiert, wenn das nicht geschieht? Nun, ich kenne leider sehr viele Teams, die sich dieser Taktik entziehen. Gehen wir da ein bisschen in die Geschichte dieser Teams zurück. Verkäufer und Verkäuferinnen haben Sachverhalte, Marktsituationen, Mitbewerbsaktivitäten und vielleicht auch Bedarfssituationen der Kunden fleißig an die Zentrale gemeldet. Die Zentrale ihrerseits hat diese Meldungen im Wesentlichen ignoriert. Die Folge daraus, kein Verkäufer, keine Verkäuferin meldet weiterhin in die Zentrale. Die Zentrale ihrerseits entwickelt unheimlich viele Aktivitäten, die zum Teil auch sehr viel Geld kosten. Marketingaktivitäten, Promotions, Preisaktionen, Internetaktionen, all das wird auf den Markt geworfen und die Verkäuferinnen und Verkäufer stehen vor vollendeten Tatsachen, können diese Maßnahmen aber nicht in Einklang bringen mit den Notwendigkeiten des Marktes, mit den Notwendigkeiten ihrer Kunden. Auf gut Deutsch, es wurde die falsche Taktik gewählt. Von der einen Seite wurden die Informationen ignoriert, von der anderen Seite wurde etwas geschaffen, was gar nicht gebraucht wurde. Und am Markt draußen können noch so gute Verkäufer tätig sein. Noch solch Spitzenverkäuferinnen den Markt bearbeiten, sie werden nicht so erfolgreich sein, als ob sie mit dem Marketing, mit der Geschäftsleitung gemeinsam an der Taktik für den Markt, für die Kunden arbeiten. Übersetzt in die Fußballsprache sind das Mannschaften, die sich auf den neuen Gegner nicht einstellen, sondern ganz einfach auf den Platz laufen, ihr Spiel durchsetzen versuchen und dann verwundert sind, dass sie viel zu viele Spiele nicht gewinnen oder gar verlieren. Das sind typische Mannschaften, die im Mittelfeld bleiben, obwohl sie einen sehr guten Kader hätten, obwohl sie Spitzenspieler haben, weil eben die Taktik fehlt. Die Taktik ist ein wesentlicher Faktor, der manchmal entscheidet, ob ich Meister werden kann oder nicht, ob ich die Champions League überhaupt gewinnen kann, ob ich die Gruppenphase überstehen kann, um dann in die K.O.-Phase einzutreten. Und diese Taktik braucht auch jedes Verkaufsteam. Und diese Taktik kann nur gemeinsam im Team erarbeitet werden. Was ist da der wichtigste Faktor? Richtig, zuhören. Das heißt, aktives Zuhören, wirklich verstehen wollen, wie übersetze ich die Meldung einer Verkäuferin in meine Marketingsprache? Oder auch umgekehrt, was meint Marketing verkaufstechnisch, wenn sie von einer Internetaktion sprechen, wenn Sie eine Promotion ankündigen. Wie muss diese Promotion nachgeschärft werden, um eine Punktlandung zu sein auf dem Markt, den wir alle gemeinsam betreuen? Die Taktik entscheidet zwischen Mittelfeld und Spitzenmannschaft. Die Voraussetzung, dass ich mir eine gute Taktik zurechtlegen kann, und hier würde ich jetzt gerne auf den Bereich des Key Account Managements umschwenken, insbesondere für einzelne Kunden, heißt natürlich, dass ich sehr viel Wissen über diesen Kunden nahezu aufsauge. So wie man halt eine gegnerische Mannschaft öfter als einmal beobachtet. Man wird diese Mannschaft beobachten gegen starke Gegner, gegen mittelstarke und auch gegen schwache Gegner. Weil jede Mannschaft hat hier selbst wiederum eine andere Taktik, eine andere Vorgehensweise. Und so muss man auch im Key-Account-Bereich über den potenziellen Kunden sehr viel sammeln. Das gilt natürlich auch bei Bestandskunden, dass ich Wissen ansammeln muss, wer mit wem, welche informellen Kontakte gibt es, welche Entscheidungsträger gibt es offiziell und wo gibt es eine graue Eminenz, die vielleicht im Hintergrund Entscheidungen trifft, wo ich überhaupt keinen Zugang habe vorerst einmal. Also sehr viel Informationssammlung ist hier notwendig. Für viele Verkäufer ist das, ach Gott, verlorene Liebesmühe, das werde ich schon dann intuitiv behandeln. Das glaube ich halt nicht. Es ist viel besser vorbereitet, in solche taktischen Gespräche immer wieder einzutreten, insbesondere bei Neukunden, aber auch bei Bestandskunden, immer zu wissen, welchen Weg der Argumente wähle ich, warum. Um nochmals zurückzukommen, was in einer früheren Folge bereits gesagt wurde. Ein Spitzenverkäufer weiß immer, warum er nicht erfolgreich war, er weiß aber auch, warum er erfolgreich war. Und kann diesen Erfolg beim nächsten Kunden in adaptierter Form wieder anwenden. Die hohe Kunst, die eigene Taktik nachzuschärfen, den eigenen Auftritt vor Kunde noch besser zu machen, geschieht natürlich immer in sogenannten Teamtrainings. Unter Teamtraining verstehe ich das gemeinsame Trainieren der gesamten Verkaufsmannschaft. Das kann natürlich in einzelnen Blöcken sein, wenn die Verkaufsmannschaft zu groß ist, aber irgendwann wird das gesamte Team dann gemeinsam trainiert sein. Warum? Weil wir voneinander am meisten lernen können. Wir sind im selben Markt tätig, wir haben in der Tendenz dieselbe Art von Kunden, wir haben dieselben Einwände und Vorwände, wir haben dieselben Mitbewerber, da können wir uns am leichtesten entlang dieser Gemeinsamkeiten eine Taktik zurechtlegen. Die wird trotzdem bei jedem Verkäufer, bei jeder Verkäuferin in Nuancen unterschiedlich sein, weil jeder seine Schwerpunkte gemäß der eigenen Stärken und der eigenen Vorzüge natürlich anders setzen wird. Aber wir lernen voneinander. Da kommt eine gute Idee von einer Kollegin, die ich vielleicht aufnehmen kann und in mein Repertoire einbauen kann. Das ist so wie ein Spielzug, den man vielleicht von der linken Seite aus gesehen hat, also in der Mannschaft, der links außen hier einen tollen Spielzug vorgestellt hat, den kann man auf der rechten Seite derselben Mannschaft natürlich genauso spielen. Und so funktioniert Fußball, voneinander zu lernen. Die Taktik nachschärfen ist ein wesentlicher Faktor nach der Methode nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wenn Sie daran Interesse haben, nachzuschärfen, an der Taktik zu arbeiten, an der Vorbereitung für das nächste Match, ja, dann melden Sie sich bei mir, entweder telefonisch oder per E-Mail. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme, wünsche Ihnen alles Gute, wünsche Ihnen tolle Spiele, viele Erfolge, viele 3-Punkte-Siege auf ganzer Linie und taktisches Geschick bei Ihren Kunden. Somit alles Gute und bis zum nächsten Mal.